Kapitel 51. Natürlich, sagt Kanoko. Suchen Sie einen Ring. Hinter dem Ring ist das Geheimnis. Toll, sagt Kanoko. Da werden Sie vielleicht verstehen, wie die Philosophie funktioniert, sagt der alte Mann leise. Kapitel 52. In diesem Moment fährt ein Porsche über die Brücke. Der Porsche ist laut. Der CD-Player im Porsche spielt Technomusik. Marco sieht dem Porsche hinterher. Toll, sagt er. Kapitel 53. Okay, sagt der Mann. Vergesst nicht. Diese Information ist ein Geheimnis. Die normalen Leute verstehen nichts von Philosophie. Der Mann hebt die Hand. Morgen fliege ich zurück nach Amerika. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagen Kanoko, Vera und Marco. Gute Reise, sagt Daniel. Der Mann geht in die Nacht. Kapitel 54. Vera, Marco, Daniel und Kanoko sehen sich an. Was machen wir? Fragt Vera. Marco sagt, der Mann ist total gaga. Es gibt kein Geheimnis auf dem Schloss. Daniel sagt zuerst nichts. Dann sagt er, ein Philosoph ist immer auf der Suche. Ich gehe. Kanoko sagt, ich gehe mit dir. Ich auch, sagt Vera schnell. Na gut, sagt Marco. Ich auch. Dann haben wir nachher etwas zu lachen. Kapitel 55. Wann gehen wir? Fragt Daniel. Morgen Abend? Gut. Treffen wir uns hier? Um 22:30? Fragt Vera. Daniel sagt, okay, ich bringe eine Petroleumlampe mit. Die vier gehen nach Hause. Kapitel 56. Vera? Frau Kohl kommt in Veras Zimmer. Sie sagt, die Schuhe. Die Schuhe müssen im Eingang rechts stehen, nicht links. Entschuldigung, sagt Vera. Ordnung ist das halbe Leben. Kapitel 57. Es ist 23 Uhr. Die vier gehen zum Schloss. Der Weg geht durch einen Park. Es ist Vollmond, aber unter den Bäumen ist es dunkel. Der Mond gibt dem Park eine Atmosphäre wie in einem Horrorfilm. Kapitel 58. Das Eingangstor ist verschlossen. An der Schlossmauer gibt es einen Fußweg. Der Weg führt hinter das Schloss. Hier ist wilde Natur. Alles ist total schwarz. Mach das Licht an, sagt Kanoko. Daniel macht seine Petroleumlampe an. Kapitel 59. Die Petroleumlampe brennt. Sie stehen hinter dem Schloss, an der Mauer. Keine Tür zu sehen. Da ist ein Busch, direkt an der Mauer, sagt Vera leise. Die vier gehen zu dem Busch. Keine Tür. Vielleicht müssen wir in den Busch hineingehen, sagt Vera. Kapitel 60. Keiner sagt etwas. Alle warten. Dann sagt Kanoko leise, gib mir die Lampe. Sie geht mit der Lampe in den Busch. Jetzt ist das Licht der Lampe kaum noch zu sehen. Vera, Marco und Daniel warten.